Dialoge, Seite 272. Die größte meiner Wohltaten wird sein, zuerst den inneren Frieden meinem Volke gegeben zu haben. Unter meiner Herrschaft werden die bösen Leidenschaften unterdrückt werden, die Guten erfreuen sich der Sicherheit, die Schlechten zittern. Die Freiheit besteht nicht in der Willkür, ebenso wie auch die Würde und die Kraft nicht in Aufruhr und Umsturz bestehen.